für ein schöner Tag. Freizeit, heute ist ein Tag ohne Arbeit. Heute ist ein Tag voller Sturm. Heute mach ich mir ein Ei zum Frühstück und erlege nebenbei so jede Stinkbrück. Und dann pediküre ich die Füße. Es wird ein Sonntag werden voller Süße. Freude nur von kurzem.